Abschnitt 68 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ricarda Detmold. Interessante Kriminalprozesse Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 68. Der Club der Harmlosen, Teil 3. Am dritten Verhandlungstage bestritt der Angeklagte von Kaiser, dass er für die Familie Vogt in der Lüneburger Straße die Wohnungsmiete bezahlt habe. Da er Beamter sei, der sich später vor dem Minister zu verantworten haben werde, so liege ihm daran, die Dinge richtig zu stellen. Graf Reventlow bekundete hierauf als Zeuge. Er habe nur einmal im Club der Harmlosen gespielt und dabei 800 Mark gewonnen. Man könne den drei Angeklagten jedenfalls nicht den Vorwurf des Falschspiels machen. Es sei ihm auch nicht bekannt, dass die drei Angeklagten das Direktorium des Clubs der Harmlosen gebildet haben. Auf Befragen des Angeklagten von Kröcher erklärte Graf Reventlow, es sei nicht verdächtig, wenn der Pointeur auf 6 noch zukaufe. Es deute keineswegs darauf hin, dass der Pointeur die nächste Karte kennen müsse. In anderen Clubs sei es Bestimmung, dass, wenn der Pointeur auf 6 zukauft und ungünstig kauft, er diejenigen Mitspieler, die mit ihm zusammen pointieren, schadlos halten müsse. Im Club der Harmlosen sei aber so rigoros nicht gespielt worden wie in anderen Clubs, wo ein solches Zukaufen auf 6 teilweise verboten sei. Es sei auch nicht verdächtig, wenn Spieler, die sich kennen, die Karten nicht vom Block, sondern von der Hand ziehen. Der Angeklagte von Kröcher bestritt auf Befragen des Vorsitzenden, dass er fast ausnahmslos gewonnen habe. Der größte Gewinn, den er im Club der Harmlosen erzielt, sei einmal 12.000 Mark gewesen. Mit vollster Entschiedenheit müsse er die Behauptung zurückweisen, dass er dem verstorbenen Erbprinzen von Coburg große Summen im Spiel abgenommen habe. Er habe nur einmal von dem Prinzen einen unbaren Gewinn von 3.000 Mark gehabt. Vorsitzender, Sie sollen selbst erzählt haben, dass Ihnen der Prinz eine Rente zum Ausgleich für Spielverluste ausgesetzt hat. Angeklagter von Kröcher, das ist eine böswillige Erfindung, Herr Vorsitzender. Sie glauben nicht, wie sehr in Spielerkreisen gelogen wird. Zeuge Fieberkorn, Angestellter im Bankhause Lagowitz, bestätigte, dass der Angeklagte von Schachtmeier mit großem Glück an der Börse spekuliert habe. Oberstaatsanwalt, halten Sie die kaufmännische Ausbildung des von Schachtmeier für genügend? Zeuge, im Bankgeschäft ist eine 3-jährige Lehrzeit usuell. Von Schachtmeier hat nur 2 Jahre gelernt, trotzdem ist gegen seine Leistung niemals etwas einzuwenden gewesen. Alsdann wurde Kriminalkommissar von Manteuffel als Zeuge vereidigt. Er bekundete auf Befragen des Vorsitzenden. Wolf sei ziemlich groß, beleibt, brünett, fast schwarzem Haar, trage modernen Spitzbart, habe sehr wohlgepflegte, mit vielen Ringen geschmückte Hände, sei tadellos gekleidet, trage Lackstiefel und stets einen Zylinder. Der Vorsitzende verlas das Urteil vom 19. Februar 1899, durch welches der wegen Diebstahls wiederholt und zuletzt mit 2 Jahren Zuchthaus bestrafte Wolf zu 4 Monaten Gefängnis und 3.000 Mark Geldstrafe verurteilt worden ist. Die Strafe wurde über ihn verhängt, weil er im Verein mit dem Spieler Reuter nach dem Besuche von Rennplätzen im Glücksspiele Offizieren und anderen Herren aus der Gesellschaft nach vorher vereinbartem Plane 100.000 Mark dem Herrn Prinz Reichenheim in einer Nacht 400.000 Mark abgenommen hat. Reuter ist zu 8 Monaten Gefängnis und 6.000 Mark Geldstrafe verurteilt worden. Vorsitzender zum Zeugen von Manteuffel. Was wissen Sie nun über die Beteiligung des Wolf an dem Club der Harmlosen und über die Art, wie er Eingang in diese Kreise gefunden hat? Von Manteuffel. Als die ersten sensationellen Enthüllungen im Berliner Tageblatt erschienen, kam dies den polizeilichen Kreisen sehr überraschend, denn wir hatten keine Ahnung davon. Wir dachten zunächst, dass die Artikel lediglich auf unsaubere Motive zurückzuführen seien, als dann aber Artikel mit näheren Angaben erschienen, war es klar, dass diese Dinge nicht aus den Fingern gesogen sein konnten. Schon im Herbst 1897 hatte ich gerüchtweise vernommen, dass Wolf wieder in bessere Kreise Zutritt gefunden habe. Und da ich wusste, dass jüngere Offiziere häufiger in Berlin spielten, hielt ich es für nötig, Ermittlungen anzustellen. Dies war aber sehr schwierig, denn in solchen Spieleraffären wird, wenn die Aufmerksamkeit der Polizei erweckt wird, der Ort, wo gespielt wird, immer sehr schnell gewechselt. Ich musste deshalb mit einem Herrn in Verbindung zu kommen suchen, der zu den betreffenden Kreisen Zutritt hatte. Dies war der Redakteur Völzer, dem ich bei einer Begegnung sagte, er möge die Herren vor einem Verkehr mit Wolf warnen. Um zu zeigen, dass diese Warnung sehr ernst sei, habe ich hinzugesetzt: Sagen Sie den Herren, dass ich sie nicht schützen kann, wenn es zum Skandal kommt. Ich war dann höchst unangenehm überrascht, als die weiteren Artikel erschienen. Ich habe mich mit ausdrücklicher Bewilligung meines Präsidenten mit der Redaktion des Berliner Tageblattes in Verbindung gesetzt, aber nicht viel erfahren. Von Manteuffel erzählte alsdann eingehend die Mitteilungen, die ihm Dr. Kornblum gemacht habe. Über Kornblum sei ihm einmal gesagt worden, dass er Spieler sei, und es seien allerlei Verdächtigungen daran geknüpft worden, die aber nicht genügend begründet waren. Er habe sich nach Kornblums Vermögensverhältnissen erkundigt und erfahren, dass diese gut seien. Von Manteuffel teilte hierauf die Angaben des Dr. Kornblum mit, die mit ihren Belastungen die Grundlage der Anklage bildeten. Angeklagter von Kröcher erklärte diese für erlogen oder für freie Fantasien des Dr. Kornblum. Er bestritt namentlich, dass Kornblum ihn vor Wolf gewarnt habe. Zeuge von Manteuffel bekundete des Weiteren: Kornblum habe ihm wiederholt sein Erstaunen ausgedrückt, dass Wolf fast wortgetreu darüber unterrichtet war, was er warnend Herrn von Kröcher gesagt habe. Als Wolf dem Kornblum eines Tages begegnete, habe der Erstere dem Kornblum Vorwürfe gemacht, dass er ihn so öffentlich blamiere. Er sei sehr froh, dass er wieder nach langen Mühen Eingang in bessere Kreise gefunden habe, und da wäre es doch netter gewesen, wenn ihn Herr Kornblum nicht öffentlich blamiert, sondern privatim Winke gegeben hätte. Vorsitzender: Welche Beziehungen bestanden zwischen Herrn Wolf und von Kaiser nach den Behauptungen des Kornblum? Zeuge: Es scheine ihm so, als ob von Kaiser der Meinung sei, dass Dr. Kornblum ihm gegenüber gehässig aufgetreten und gehässig ausgesagt habe. Dies sei aber nicht der Fall. Tatsächlich habe ihm gegenüber Dr. Kornblum Herrn von Kaiser energisch in Schutz genommen. Nachdem der Zeuge die Spielszene in Leipzig geschildert, bei welcher mit Marx gespielt wurde, wurde er aufgefordert, mitzuteilen, welche Maßnahmen er zur Verhaftung der Angeklagten getroffen habe, da die Angeklagten behaupteten, dass sie von der bevorstehenden Verhaftung Kenntnis hatten und sehr leicht hätten entfliehen können. Der Zeuge bekundete: Ich glaube nicht, dass die Angeklagten von dem Haftbefehl früher Kenntnis erhalten konnten, bevor ich mich ihnen offenbarte. Am Abend erhielt ich den Haftbefehl, der vom Untersuchungsrichter Landgerichtsrat Herr verfügt und von der Strafkammer bestätigt worden war. Landgerichtsrat Herr hielt die Verhaftung des Herrn von Kröcher für am wichtigsten. Ich begab mich deshalb am folgenden Morgen in der Frühe zu Herrn von Kröcher. Da ich nicht wusste, was ich, der ich ja auch Offizier bin, in einer solchen Lage tun würde, so hatte ich einen Beamten mitgenommen, der jede Bewegung des Herrn von Kröcher zu beobachten hatte. Ich gab Herrn von Kröcher gegenüber zu erkennen, dass es mir peinlich sei, ihn behelligen zu müssen, aber es hätten sich Umstände gegen ihn herausgestellt, welche eine Haussuchung notwendig machten. Er möge so liebenswürdig sein und mir sämtliche in seiner Wohnung befindlichen Behälter öffnen. Ich muss bemerken, dass ich mir vom Landgerichtsrat Herr die Erlaubnis ausgewirkt hatte, bei der Verhaftung so schonend und rücksichtsvoll wie nur möglich vorzugehen. Herr von Kröcher kam meinem Wunsche bereitwillig nach. Als ich die Durchsuchung beendet hatte, wirkte ich an dem Ausdruck herum, wie ich ihm die Mitteilung seiner Verhaftung beibringen sollte. Mich fror innerlich. Ich sagte ihm, dass ich ihn dem Richter vorführen müsse. Er ging sofort mit. Vorsitzender: War er nicht konsterniert? Zeuge: Nein, im Gegenteil, ich war konsterniert, weil er so auffallend gleichgültig war. Herr von Kröcher fragte mich, ob die anderen auch verhaftet seien. Ich war neugierig, wer die anderen sein sollten. Herr von Kröcher fragte sehr bald: Ist Herr von Schachtmeier auch verhaftet? Als wir von der Friedrich-Wilhelm-Straße durch den Tiergarten über die Brücke bei der Paulstraße fuhren, sagte Herr von Kröcher plötzlich: Hier wohnt ja auch Herr von Kaiser, vielleicht können wir hinaufgehen und ihn gleich mitnehmen. Vorsitzender: Herr von Kröcher, verhält sich das so? Angeklagter: Nicht ganz. Herr von Manteuffel hat den Haftbefehl nicht aus der Tasche gezogen. Er teilte mir meine Verhaftung auch nicht auf der Treppe mit, sondern unten am Gartentor. Ich bin das erste Mal in meinem Leben verhaftet worden und erinnere mich deshalb ganz genau darauf. Heiterkeit. Ich habe diese Bemerkung über das Mitnehmen des Herrn von Kaiser nur scherzhaft gemacht, nachdem Herr von Manteuffel mir gesagt hatte, Herr von Kaiser sei auch in die Affäre verwickelt. Zeuge von Manteuffel. Ich glaube nicht, dass ich den Namen des Herrn von Kaiser schon genannt hatte. Vielleicht können meine Beamten darüber Auskunft geben. Es sind ehemalige Unteroffiziere. Sie haben mir auch gesagt, ein solcher Gleichmut bei einem ehemaligen Offizier sei ihnen noch nicht vorgekommen. Angeklagter von Kaiser. Für mich ist es von größter Wichtigkeit, ob Herr von Kröcher meinen Namen zuerst genannt hat. Meine Existenz steht auf dem Spiele und es würde mich doch verdächtigen, wenn Herr von Kröcher sofort meinen Namen genannt hätte. Das sähe ja gerade so aus, als hätte Herr von Kröcher sagen wollen, »Na, wenn ich verhaftet werde, dann muss doch Kaiser auch dran glauben.« Vorsitzender, »Da haben Sie ganz recht.« Beisitzer Landgerichtsrat Queck. Herr von Manteuffel, ist der Name des Herrn von Kaiser zuerst von Ihnen oder von Herrn von Kröcher genannt worden? Zeuge von Manteuffel, das kann ich nicht genau sagen. Justizrat Dr. Sello, Sie haben doch die Äußerung des Herrn von Kröcher nur als eine scherzhafte, von Galgenhumor diktierte Äußerung aufgefasst. Zeuge, jawohl, immerhin fiel sie mir auf, weil sie doch ein Schuldbekenntnis in sich schloss für sich und Herrn von Kaiser. Justizrat Dr. Sello, gerade deshalb ist von großer Wichtigkeit festzustellen, wer zuerst den Namen des Herrn von Kaiser genannt hat. Zeuge, ich glaube Herr von Kröcher. Angeklagter von Kaiser, ich bitte den königlichen Kriminalkommissar, sein Gedächtnis zu schärfen. Als vorhin der Herr Beisitzer Herrn von Manteuffel fragte, antwortete er, er wisse das nicht. Beisitzer Dr. Queck. Ich konstatiere, dass meine Frage lautete, wer hat zuerst den Namen des Herrn von Kaiser genannt und dass die Antwort des Zeugen lautete, das weiß ich nicht. Von Kröcher. Während der Unterhaltung im Wagen hat von Manteuffel versucht, mir beizubringen, dass von Kaiser Schlechtes über mich redete. Der Zeuge von Manteuffel erzählte dann den Vorgang der Verhaftung des Angeklagten von Kaiser. Als er in die Wohnung des Herrn von Kaiser gekommen sei, habe ihm der Kammerdiener aufgemacht. Von Kaiser, was, mein Kammerdiener? Von Manteuffel, es war ein kleiner, halbwüchsiger Junge. Von Kaiser, also gerade das Gegenteil von dem, was der Zeuge soeben unter seinem Eide behauptet hat. Zeuge von Manteuffel erzählte dann, dass er zweimal vergeblich in von Kaisers Wohnung war und dort zwei Visitenkarten zurückgelassen habe, wie dann am nächsten Morgen von Kaiser ihn aufgesucht habe, dass der Versuch, den Untersuchungsrichter Herr sofort zu sprechen, verunglückte und darauf eine Haussuchung bei von Kaiser stattfand. Er war kolossal überrascht von der tadellosen Ordnung, in welcher sich die Papiere des Herrn von Kaiser befanden. Letzterer habe ihm bereitwilligst alles überlassen, er hatte absolut nichts verborgen, alles sei wunderschön geordnet gewesen. Er, Zeuge, hatte die Überzeugung gewonnen, dass nichts mehr da sei. Gegen die Zweideutigkeit des letzteren Ausdrucks verwahrte sich von Kaiser entschieden. Der Zeuge erzählte weiter. Er habe Herrn von Kaiser auf dessen Bitten gestattet, in seiner Gegenwart auf einen kurzen Moment Frieda Vogt zu sprechen. Dann war es natürlich für ihn von Wichtigkeit, durch Herrn von Kaiser zu erfahren, wie er sich zu der ganzen Angelegenheit stelle. Es sei überlegt worden, wo dies am besten geschehen könne, und so habe man dann die Weinstube von Eggebrecht aufgesucht. Bei diesen Erzählungen habe von Kaiser auf ihn einen sehr vertrauenerweckenden Eindruck gemacht, wenn er auch nicht habe begreifen können, warum von Kaiser so entschieden für Herrn von Kröcher eintrat. Bei der eminenten Begabung und bei der Geschicklichkeit, mit welcher von Kaiser seine Ausführungen machte, seien ihm vorübergehend Zweifel gekommen, ob es unter solchen Umständen nötig sei, ihn sofort in Haft zu nehmen. Er glaubte überzeugt sein zu dürfen, dass von Kaiser nicht entfliehen würde und habe sich deshalb entschieden, Herrn von Kaiser in der Nacht noch in seiner Wohnung zu lassen und ihn erst am nächsten Morgen abzuholen. Herr von Kaiser habe ihm das Versprechen gegeben, seine Wohnung nicht zu verlassen. Am nächsten Morgen habe er Herrn von Kaiser abgeholt. Letzterer habe erst noch den Raseur aufgesucht und sei dann mit ihm zu dem Untersuchungsrichter Landgerichtsrat Herr gegangen. Der Angeklagte von Kaiser behauptete auf das Bestimmteste, dass von Manteuffel dabei sofort seine Ansicht dahin ausgesprochen habe, es werde sogleich wieder seine Entlassung erfolgen. Von Manteuffel. Er habe das nicht so bestimmt ausgesprochen, aber allerdings gesagt, wenn das alles so richtig ist, wie er behauptet, dann würde er wohl freikommen. Er sei auch mit dem Untersuchungsrichter Herr zum Oberstaatsanwalt gegangen und habe seine Zweifel darüber ausgedrückt, dass die Haft fortzudauern habe. Der Oberstaatsanwalt habe aber die Haft aufrecht zu erhalten bestimmt. Oberstaatsanwalt: Die Aufrechterhaltung der Haft ist ja gar nicht der Entscheidung des Kriminalkommissars unterstellt, sondern dem Richter. In diesem Falle ist die Aufrechterhaltung der Haft von der zustehenden Strafkammer beschlossen worden. Es wurde dagegen Beschwerde erhoben und der Beschluss der Strafkammer durch das Kammergericht bestätigt. In Betreff der Verhaftung von Schachtmeyers machte Zeuge von Manteuffel folgende Angaben. Auch bei diesem Angeklagten habe er eine Haussuchung vorgenommen. Er habe ihm gesagt, dass es ihm hauptsächlich daran liege, eine Quittung des Herrn Montagli zu bekommen. Der Angeklagte habe erklärt, dass er dies Papier sowie einen ganzen Wust anderer Papiere, die den Club betrafen, verbrannt habe. Der Angeklagte von Schachtmeyer gab dies zu. Er habe dies auf Anraten des Mitangeklagten von Kaiser getan, aber keineswegs, um die Sachlage zu verdunkeln. Bei Auflösung des Clubs habe er von Kaiser gefragt, was mit den Druckschriften und Quittungen geschehen solle. Von Kaiser habe erwidert, er möge nur die ganze Geschichte in seiner Wohnung verbrennen, er stehe gerade im Examen und es sei ihm unangenehm, wenn es bekannt würde, dass er sich für einen Spielclub interessiert habe. Die Druckschriften hätten ebenso wenig Wert gehabt wie die den Club betreffenden Quittungen. Es sei ein Spielreglement gewesen, welches von Herrn von Zedlitz verfasst worden sei, ferner eine Liste der Mitglieder und so weiter. Herr von Manteuffel müsse auch zugeben, dass er sofort alle seine Behältnisse zur Verfügung gestellt habe. Zeuge von Manteuffel: Das gebe ich zu. Auf Fragen des Oberstaatsanwalts erklärte sich von Kaiser nochmals über den Kammerdiener oder Reitknecht, der dem Zeugen von Manteuffel die Tür geöffnet haben soll. Dieser Kammerdiener sei ein kleiner Junge gewesen, der im November 6 Mark und im Dezember mit Rücksicht auf Weihnachten 10 Mark erhalten habe. Im gewöhnlichen Leben nenne man solche Kammerdiener Laufjungen. Auf eine Reihe von Fragen des Rechtsanwalts Dr. Schwind erklärte von Manteuffel, dass ihm Kornblum niemals gesagt, von Kröcher habe falsch gespielt. Ob Redakteur Völzer die ihm aufgetragene Warnung an die Offiziere auch wirklich bestellt habe, wisse er nicht. Rechtsanwalt Dr. Schwind: Von Kröcher hat jedenfalls mit Herrn Völzer nicht gesprochen und keine Warnung vor Wolf erhalten. Von Manteuffel: Es ist richtig, dass von Kröcher nach den ersten im Tageblatt geschriebenen Artikeln eines Tages zu mir gekommen ist, um von mir, der ich Hauptmann der Landwehr und ein älterer Kamerad des von Kröcher war, einen Rat zu erbitten. Er sagte, dass in den Artikeln seine Person so deutlich gezeichnet worden sei, dass sie sofort erkennbar war. Er wollte gern Rat haben, wie er sich zu verhalten habe. Ich habe Herrn von Kröcher darauf gefragt, wodurch er sich beleidigt fühle. Dieser erwiderte, dass er ja zugeben müsse, leidenschaftlich gespielt und auch gewonnen zu haben. Darauf sagte ich, dass das bloße Spielen nicht strafbar ist und es auch nichts Böses ist, wenn man beim Spielen Glück hat. Das ist vielmehr für jeden Spieler angenehm. Ich habe von Kröcher geraten, sich so schnell als möglich an den Ehrenrat zu wenden, dessen stellvertretender Präses ich bin. Damit war die Sache zu Ende. Ich habe nur noch meine Verwunderung ausgesprochen, dass von Kröcher so spät gekommen war. Von Manteuffel bekundete ferner, von Kröcher habe dann noch einen Brief hervorgezogen, den er für einen gemeinen Erpresserversuch hielt. Der von dem Leutnant Bankhardt herrührende Brief habe ihn, Zeugen, natürlich sehr interessiert, da ihm kurz vorher Redakteur D. Moritz Friedländer vom Berliner Tageblatt mitgeteilt hatte, dass er aus London Mitteilungen über Spielaffären erhalten habe und der Verdacht vorlag, dass beide Schreiben denselben Verfasser haben könnten. Von Kröcher habe ihm den Brief des Herrn Bankhardt überlassen, er habe sich Abschrift davon genommen und das Original Herrn von Kröcher wieder zugestellt. Von Manteuffel überreichte die Antwort, die von Kröcher dem Leutnant Bankhardt erteilt hatte. Aus dem Inhalt gehe hervor, dass er Wolf dem Bankhardt gegenüber in Schutz nahm. Zeuge von Manteuffel erklärte auf Befragen, dass er nicht begreifen könne, wie der Angeklagte als Offizier, dem doch direkt vorgeworfen wurde, mit einem geschickten Bankhalter zusammenzuhalten, eine solche Antwort erteilen konnte. Von Kröcher wies darauf hin, dass Bankhardt sich damals und noch heute in London befunden habe. Rechtsanwalt Dr. Schwind: Herr Zeuge, ist es richtig, dass Sie dem Vater des Herrn von Kröcher, dem General von Kröcher, geraten haben, sein Sohn solle nichts gegen Dr. Kornblum unternehmen, denn dieser habe nur Gutes über ihn gesprochen? Zeuge von Manteuffel. General von Kröcher hat mich einmal in meiner Wohnung aufgesucht, mich aber nicht getroffen. Dann habe ich den General einmal auf dem Korridor vor dem Amtszimmer des Landgerichtsrats hergesprochen. Ich entsinne mich aber nicht, ob der Name des Dr. Kornblum erwähnt wurde. General von Kröcher sprach die Erwartung aus, dass gegen seinen Sohn ehrengerichtlich vorgegangen werden würde, aber er befürchte auch, dass außerdem das gerichtliche Strafverfahren gegen seinen Sohn eingeleitet werden könnte. Ich verhielt mich zurückhaltend, worauf der General erklärte, er wisse, dass sein Sohn gewerbsmäßig spiele. Ich erwiderte, um Gottes Willen sagen Sie so etwas nicht. Sie könnten ja als Zeuge vernommen werden. General von Kröcher fragte mich darauf, welche Strafe auf gewerbsmäßigem Glücksspiel stehe. Ich verwies ihn an den Landgerichtsrat Herr. Auch dieser hatte es abgelehnt, sich auf die Frage auszulassen. Angeklagter von Kröcher, ich bleibe dabei, dass mein Vater mir dreimal die Äußerung des Herrn von Manteuffel, ich solle nicht gegen Dr. Kornblum vorgehen, wieder erzählt hat. Rechtsanwalt Dr. Schwind, ich kann es mir kaum denken, dass ein Vater seinen Sohn des gewerbsmäßigen Glücksspiels bezichtigen sollte. Ich beantrage nunmehr die Ladung des Generals von Kröcher oder dessen kommissarische Vernehmung in Halle. Oberstaatsanwalt Isenbiel teilte mit, dass er gestern eine Depesche vom General von Kröcher erhalten habe, worin er erklärt, dass er von seinem Rechte der Zeugnisverweigerung Gebrauch machen und unter keinen Umständen als Zeuge auftreten werde. Auf Antrag des Rechtsanwalts Dr. Schwind beschloss der Gerichtshof, nochmals eine Anfrage an den General von Kröcher zu richten, ob er als Zeuge erscheinen wolle. Alsdann wurde Rittmeister von Einart vernommen. Dieser äußerte sich über einen Reserveleutnant von Radecke, der bei seiner Vernehmung in der Voruntersuchung ungünstige Aussagen über von Kaiser gemacht hat. Letzteren kenne er von Einart als vollkommenen Gentleman. Von Radecke habe ihn in schnödester Weise um 1000 Mark bares Geld gebracht. Es wurde festgestellt, dass von Radecke in einem gegen von Eppert angestrengten Prozess den Einwand der Unzurechnungsfähigkeit mit Erfolg gemacht habe. Am 4. Verhandlungstage teilte der Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Schwind ein soeben an ihn eingegangenes Telegramm des Generalmajors von Kröcher, des Vaters des Angeklagten von Kröcher, mit, in welchem dieser erklärte, dass bezüglich der von ihm angeblich bekundeten Überzeugung, sein Sohn sei ein gewerbsmäßiger Glücksspieler, natürlich ein Missverständnis vorliege. Generalmajor von Kröcher erklärte sich zur Zeugenaussage bereit. Zeuge von Kardorf. Er war etwa 7 bis 8 Mal in der Spielgesellschaft. Nach seiner Meinung wusste jeder Mensch, dass im Victoria Hotel gespielt wurde. Er sei daher nicht etwa dorthin geschleppt worden. Es wurde meist Bac Tournant gespielt. Er sei auch 3 Mal in der Gesellschaft des Zentralhotels gewesen. Die Einladung zum Eröffnungsdiner sei nur vom Grafen Egloffstein unterschrieben gewesen. Er habe aber nicht daran teilgenommen, denn zu einem Diner, zu dem Graf Egloffstein einladet, geht man nicht. Vorsitzender: So, so, das ist mir interessant zu hören. Weshalb steht Graf von Egloffstein in so schlechtem Rufe? Zeuge: Nun, Egloffstein ist von den 10. Ulanen unter sehr fragwürdigen Umständen abgegangen. Ich habe Herrn von Kaiser gegenüber auch mein Erstaunen ausgedrückt, dass man Egloffstein die Einladungen habe unterzeichnen lassen. Angeklagter von Kaiser: Ich glaube, das hat mir der Zeuge erst nach dem Diner gesagt. Zeuge von Kardorf: Nein, ich glaube, es war schon vor dem Diner. Vorsitzender: Waren Sie auch bei Philipp Albrecht? Zeuge: Jawohl, einmal bei Albrecht, 2 bis 3 Mal war ich bei Hecht. Vorsitzender: Kannten Sie Wolf? Zeuge: Nein. Vorsitzender: Hat nicht von Kaiser mit einem alten Herrn in ihrer Gegenwart die Bank zusammengehalten? Zeuge: Es wäre mir auffällig gewesen, wenn sich von Kaiser mit einem Manne wie Wolf zur Bank assoziiert hätte. Vorsitzender: War Herr von Kaiser Arrangeur der Spielabende im Victoria Hotel? Zeuge: Nein, im Victoria Hotel gab es keine Arrangeure. Man traf sich dort und war da. Vorsitzender: Herr von Kaiser soll an Sie einmal 1500 Mark verloren haben. Zeuge, ob verloren oder gepumpt, weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich einmal von Kaiser 1500 Mark geschickt bekommen. Oberstaatsanwalt, können Sie über die Einkünfte und die Lebenshaltung des von Kaiser Auskunft geben? Zeuge, von Kaiser hatte einen Wechsel ungefähr wie wir alle. Er wird sich zwischen 200 und 400 Mark bewegt haben. Ich kann nur sagen, von Kaiser hat nicht luxuriös gelebt. Dass er natürlich, während er gespielt, mehr ausgegeben hat wie 400 Mark, das ist ja klar. Das ist ja eben der Fluch des Spiels, dass alle, die spielen, über ihre Verhältnisse leben. Ich mag dieser Äußerung wegen angegriffen werden, aber es ist doch einmal Tatsache. Es mag ja sehr bedauerlich sein, aber es ist einmal so. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Schwind. Weshalb sind Sie denn in den Spielzirkel gegangen? Hatten Sie denn die Absicht, dort tüchtig Gewinne zu machen und dann mit den erworbenen Schätzen vergnügt nach Breslau abzudampfen? Zeuge. Die Frage ist schwer zu beantworten. Man setzt sich natürlich nicht zum Spiel hin, um zu verlieren. Ich spiele eben um des Spiels willen, um zu spielen. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Schwind. Sie wollen sagen, Sie spielten aus Passion. Zeuge. Jawohl, ich bemerke übrigens, dass ich jetzt nicht mehr spiele. Auf Befragen des Verteidigers Rechtsanwalt Dr. Schachtel sagte Zeuge von Kardorf, er sei mit von Kaiser befreundet, von Kaiser sei hochbegabt, aber auch ein beißender, rücksichtsloser Witz sei ihm eigen. Das habe ihm auch manchen Feind gemacht. Er halte von Kaiser für einen anständigen Menschen ebenso wie sein Chor Saxonia, das Herrn von Kaiser noch nicht das Band entzogen habe. Angeklagter von Kaiser bestätigte, dass ihn das Chor Saxonia trotz seiner Lage noch hochhalte und ihm das Band nicht entzogen habe. Er erwähnte gleichzeitig, dass er noch in das Untersuchungsgefängnis von seinem Chorbruder von Hasselbad einen freundschaftlichen Brief erhalten habe, in welchem dieser mitteilte, dass er die Doktorarbeit Kaisers sehr gut habe benutzen können. Rechtsanwalt Dr. Schachtel stellte den Antrag, verschiedene Herren zu laden, die den Angeklagten von Kaiser ganz genau kennen. Chorbrüder, Offiziere und so weiter, die in Anschreiben an den Untersuchungsrichter ihrer vollen Überzeugung Ausdruck gegeben haben, dass sie von Kaiser nicht für fähig halten, unanständige Handlungen zu begehen. Vorsitzender. Herr Verteidiger, wenn Sie bei jedem Zeugen sofort solche neuen Anträge stellen, dann dürfte die Verhandlung 6 Wochen dauern. Rechtsanwalt Dr. Schachtel. Darauf würde es schließlich nicht ankommen, es soll doch die ganze Sache aufgeklärt und die Wahrheit gefunden werden. Vorsitzender. Der Herr Verteidiger kann solche Anträge bis auf spätere Zeit vertagen und den weiteren Gang der Verhandlung abwarten. Es könnte doch sein, dass die Verhandlung sich so gestaltete, dass eine Verurteilung nicht erfolgen könnte und dann würden die Anträge überflüssig sein. Auf weiteres Befragen erklärte der Zeuge von Kardorf noch, die Tatsache, dass das Chor Saxonia dem Angeklagten von Kaiser das Band belassen hat und das letztere bei den zweiten Ulanen verblieb, obgleich der Artikel im Berliner Tageblatt erschienen war, sprechen für sich selbst und beweisen, was man von Herrn von Kaiser hielt. Das Senken, das Übertragen, das Spielen auf Seeschlangen, die Teilnahme an der Begründung des Clubs und so weiter könne dem Angeklagten von Kaiser absolut nicht als moralisch Anrüchiges angerechnet werden. Er kenne den Angeklagten von Kaiser von der Jugendzeit her und wisse, dass er sich stets vollständig makellos geführt habe. Das Übertragen von Guthaben von einem auf den anderen sei nichts Ungewöhnliches. Auf Befragen des Oberstaatsanwalts bekundete der Zeuge noch, dass er die kurze Zeit, wo er dann und wann spielte, hoch gespielt und erhebliche Summen verloren, aber auch gewonnen habe. Vom Spielgewinn habe er natürlich nicht einen Teil seiner Lebenshaltung bestritten, aber es sei selbstverständlich, dass jemand, der einmal einen größeren Gewinn macht, auch leicht größere Luxusausgaben macht. Auf Befragen des Rechtsanwalts Dr. Schwind erklärte der Zeuge, dass nach seinem Empfinden bei seiner Vernehmung, die beim Untersuchungsrichter Herr unter Anwesenheit des Herrn von Manteuffel stattfand, er unwillkürlich durch die Fragen, die ihm gestellt wurden, präokkupiert werden sollte. Tatsächlich sei es ihm vorgekommen, dass Herr von Manteuffel der eigentliche Spiritus Rector sei. Rechtsanwalt Dr. Schachtel. Haben Sie den Eindruck gehabt, als ob der Untersuchungsrichter Herr mit den Mysterien des Baccarat-Spiels vertraut war? Zeuge: Keineswegs. Ich bin aber überzeugt, dass auch Herr von Manteuffel nicht viel davon versteht. Der Oberstaatsanwalt ließ bestätigen, dass das Protokoll nicht von Herrn von Manteuffel, sondern vom Untersuchungsrichter ordnungsmäßig aufgenommen und von dem Zeugen unterschrieben worden sei. Über den Inhalt des Protokolls und die Art, wie dem Zeugen bei seiner Vernehmung die Fragen vorgelegt wurden, entspannen sich lange und zum Teil so erregte Erörterungen, dass der Vorsitzende zu einer ernsten Rüge an den Zeugen sich veranlasst sah. »Das wäre ja noch schöner, wenn hier die Zeugen denken, sie könnten die Situation beherrschen.« Oberstaatsanwalt: »Wenn Herr Rechtsanwalt Dr. Schachtel bei jeder Aussage eines Zeugen so weitgehende Ausführungen macht, so erkläre ich schon jetzt, dass ich nicht des Längeren darauf erwidern werde, dass ich aber damit keineswegs meine Übereinstimmung mit den Ausführungen der Verteidigung ausdrücken will.« Rechtsanwalt Dr. Schachtel: »Die Verteidigung muss bei denjenigen Zeugen, die besonders wichtig sind, auch längere Fragen stellen.« Der nächste Zeuge, Leutnant von Vollert Poppenberg, bekundete: Er habe mehrmals mit dem Angeklagten von Kaiser zusammen gespielt, er könne aber über dessen Verhalten beim Spiel absolut nichts Ungünstiges sagen. Er glaube bestimmt nicht, dass es überhaupt möglich gewesen wäre, in jenem Spielkreise Tricks auszuführen, die nicht gentlemanlike waren. Von Kaiser habe an ihn 700 Mark verloren, die er in Raten auch bezahlt habe. Auf Befragen des Rechtsanwalts Dr. Schwind bestätigte der Zeuge, dass der Angeklagte von Kröcher krankheitshalber Urlaub und dann seinen Abschied genommen hat. Es sei Herrn von Kröcher zu Ehren auch das übliche Abschiedsdiner gegeben und das übliche Ehrengeschenk überreicht worden. Rechtskandidat von Matzdorf, der etwa dreimal im Club war, hatte dort im Ganzen etwa 1000 Mark gewonnen. Er vermochte Nachteiliges über die Angeklagten nicht auszusagen. Er sei vom Club ferngeblieben, weil ihm die Person des Leutnants A.D. von Prillwitz unsympathisch war. Dieser hatte keine weitere Beschäftigung, sondern lag nach seiner Meinung lediglich dem Spiel ob. Justizrat Dr. Sello ließ den Zeugen bestätigen, dass auch er, ebenso wie die Angeklagten, seinen Spielgewinn nicht weggelegt, sondern ausgegeben habe. Der nächste Zeuge war der 23 Jahre alte Leutnant Prinz Max Theodor von Thurn und Taxis. Er bekundete: Er habe bei Albrecht im Zentralhotel und so weiter mehrmals an den Spielabenden teilgenommen und kenne alle drei Angeklagten. Es sei richtig, dass er von dem Angeklagten von Kaiser auch gewonnen habe. Dass die Angeklagten die Bank zusammengehalten haben, sei ihm nicht erinnerlich. Vorsitzender: Durchlaucht sollen auch Herrn Wolf gekannt haben. Zeuge: Jawohl. Vorsitzender: Haben Durchlaucht freundschaftlich mit diesem gestanden? Zeuge: Nein. Vorsitzender: Es wird behauptet, dass Sie mit Wolf Arm in Arm gesehen worden seien. Zeuge: Nach einigem Besinnen: Das kann ich mir nicht denken. Ich habe Wolf außer im Zentralhotel vorher nie gesehen. Angeklagter von Schachtmeier: Ich habe Durchlaucht einmal auf dem Korridor des Zentralhotels Arm in Arm mit Wolf promenieren sehen und habe mich später daran erinnert, da ich mich wundern musste, dass mir aus meinem Verkehr mit Wolf ein Vorwurf gemacht wurde. Vorsitzender: Haben Sie nie ein Fragezeichen hinter die Person des Wolf gesetzt? Zeuge: Keineswegs. Wolf machte den Eindruck eines durchaus anständigen Mannes. Ich konnte auch durchaus nicht annehmen, dass in jenem Club eine zweideutige Persönlichkeit verkehren könnte. Vorsitzender: Herr Wolf ist wohl aalglatt gewesen? Zeuge: Herr Wolf war liebenswürdig und wohlerzogen. Auf weiteres Befragen erklärte der Zeuge, dass er auch mal an Kröcher verloren und ebenso von diesem gewonnen habe und dass die Regulierung sehr bald erfolgt sei. Auch Herr von Kaiser habe die Regulierung bald vorgenommen. Angeklagter von Kaiser: Ich muss bemerken, dass Prinz von Thurn und Taxis auch zweimal mein Schuldner war. Er hat mir die Beträge, die allerdings nur gering waren, innerhalb 24 Stunden zugeschickt. Vorsitzender: Durchlaucht, haben Sie je bemerkt, dass es nicht richtig zuging, wenn die Herren von Kaiser und von Kröcher die Bank hielten, dass sie mit dem Herrn Wolf paktierten oder dergleichen? Zeuge: Nein, mir ist niemals irgendetwas Verdächtiges vorgekommen, ich habe die Herren für tadellose Kavaliere gehalten. Vorsitzender: Weshalb sind Sie vom Club zurückgetreten? Zeuge, das waren ganz zufällige Gründe. Angeklagter von Kaiser. Durchlaucht ist es Ihnen erinnerlich, dass ich bei Ihnen recht hoch in der Kreide stand, als wir zum letzten Male im Hotel Minerva spielten? Zeuge, das ist richtig. Von Kaiser. Durchlaucht, entsinnen Sie sich, dass wir uns am 27. Januar vorigen Jahres am Geburtstage seiner Majestät im Foyer des Opernhauses trafen und uns etwa 10 Minuten unterhielten? Zeuge, gewiss, dessen entsinne ich mich. Von Kaiser, haben wir nicht ferner auf dem sogenannten kleinen Hofball zusammengesprochen? Zeuge, jawohl. Von Kaiser, gut, das war also 2 Tage vor meiner Verhaftung und lange nach dem Erscheinen der Artikel im Berliner Tageblatt. Hatten Sie den leisesten Verdacht, dass diese Artikel sich auf meine Person beziehen sollten? Zeuge, nein. Angeklagter, ich nehme auch an, dass Sie dann nicht mit mir gesprochen haben würden. Rechtsanwalt Dr. Schwind ließ sich vom Prinzen bestätigen, dass von Kröcher an jenem Abend bei Albrecht, als er angeblich selbst die Karten mitgebracht hatte, bedeutend im Verlust gewesen ist. Angeklagter von Kröcher. Durchlaucht werden sich entsinnen, dass ich mich fast jedes Mal totkaufte. Sie gewannen 1600 Mark, Graf Pocci ein paar tausend, ich muss im Ganzen 7000 Mark verloren haben. Zeuge, ich schätze Ihren Verlust auch so hoch. Rechtsanwalt Dr. Pinkus, Durchlaucht, würde es Ihnen aufgefallen sein, wenn von Kaiser und von Kröcher zusammen die Bank gehalten hätten? Zeuge, keineswegs. Von Kaiser. Durchlaucht bestätigen mir also, dass Wolf tadellose Manieren und das Auftreten eines Kavaliers hatte. Zeuge. Gewiss, ich habe auch mehrfach Französisch mit ihm gesprochen und wahrgenommen, dass er ein elegantes Französisch sprach. Zeuge Wüst aus Frankfurt am Main von der Spielkartenfabrik Wüst und Co. daselbst bekundete, dass weder die Art der Bestellung der Karten für den Club noch die Herstellung dieser selbst, noch die Beschaffenheit der Rückseiten der Karten irgendetwas Bedenkliches oder Verdächtiges haben. Es seien die gewöhnlichen Karten, wie sie an die verschiedensten Clubs geliefert werden. Diese Clubkarten gebe es nicht an allen beliebigen Orten, denn sie seien besonderer Art, insbesondere handlicher wie die gewöhnlichen Karten. Die dem Club der Harmlosen gelieferten Karten seien das allgemeine französische Modell, welches in Frankreich, im Elsass und in fast allen Weltteilen gebraucht wird. Rechtsanwalt Dr. Schachtel. Weiß der Zeuge irgendetwas davon, dass solchen Karten die Bezeichnung Bauernfängerkarten beigelegt wird? Zeuge. Das ist mir absolut unbekannt. Ich wüsste auch keinen Grund zu einer solchen Bezeichnung. Von Kaiser wünschte, vom Sachverständigen Graf Reventlow zu erfahren, ob ihm ein Wort davon bekannt sei, dass, wie in der Anklage behauptet wird, diese Karten in Spielerkreisen sehr gefürchtet seien. Es wurde beschlossen, die Erörterung dieser Frage bis zur weiteren Vernehmung des Herrn von Manteuffel zu vertagen. Der Zeuge wurde noch veranlasst, sich über die Behauptung von Manteuffels zu äußern, dass infolge der Art des Abschneidens der Karten bei der Fabrikation ganz bestimmte Naturmarken auf der Rückseite entstehen, an denen ein sorgsamer Beobachter leicht erkennen könne, welche Karten Neunen, Zehnen, Könige und so weiter sind. Der Zeuge bestritt dies entschieden. Die Dessins der Karten seien natürlich nicht genau übereinstimmend herzustellen, es sei aber nicht zutreffend, dass bei allen Karten einer bestimmten Gattung eine Gleichmäßigkeit der Dessins an den Ecken sich zeige. Dies sei namentlich nicht der Fall, wenn mit mehreren Karten gespielt werde. Von Kaiser. Hat der Sachverständige Graf Reventlow den Ausdruck Naturmarken überhaupt schon gehört? Graf Reventlow. Nie. Vorsitzender. Ich dachte, von den Naturmarken haben wir nun vollständig genug. Hauptmann von Unger. Es sei ihm über die Verabschiedung von Kröchers selbst nichts bekannt. Von Kröcher, den er für einen durchaus honetten Mann gehalten und noch halte, habe in seiner Familie verkehrt. Bei einem Liebesmahl habe ihm einmal ein Leutnant von Alvensleben erzählt, im Hotel Müller in Potsdam hätten mehrere Herren mit von Kröcher zusammengespielt, sich aber von ihm zurückgezogen, weil er zu viel Glück hatte. Er, Zeuge, habe das darin liegende Bedenken entschieden zurückgewiesen, da er Herrn von Kröcher für einen Gentleman halte. Er sei auch heute noch der Überzeugung, dass von Kröcher absolut nicht fähig sei, falsch zu spielen, sondern durchaus unschuldig sei. Angeklagter von Kröcher: Es liegt mir daran hervorzuheben, dass der Zeuge mich einer unfairen Handlungsweise nicht für fähig hält. Zeuge mit Nachdruck: Herr von Kröcher, Sie haben in meiner Familie und unter meinem Dache verkehrt und deshalb ist es schon selbstverständlich, dass ich Sie eines Falschspiels für unfähig halte. Rechtsanwalt Dr. Schwind wünschte zu wissen, wie der Zeuge überhaupt als Zeuge vorgeschlagen werden konnte. Hauptmann von Unger: Zu meiner großen Verwunderung ist das durch Herrn von Manteuffel geschehen. Herr von Manteuffel hat zu meinem Befremden behauptet, ich habe bei Gelegenheit eines Liebesmahles ihm erzählt, dass von Kröcher ein luxuriöses Leben geführt habe. Ich habe gar nicht daran gedacht. Ich bin meines Wissens nie in das Wohnzimmer Kröchers gekommen, jedenfalls kann ich positiv sagen, dass ich nichts davon weiß, ob er persische Teppiche und dergleichen gehabt hat, was ich angeblich soll bekunden können. Als ich Herrn von Manteuffel darauf aufmerksam machte, behauptete dieser, ich hätte ihm noch viel mehr erzählt, und als ich ihm erwiderte, dass er sich irren müsse, sagte er, er irre sich selten. Dass er sich tatsächlich irrt, geht aus Folgendem hervor. Ich soll angeblich auch gesagt haben, dass von Kröcher als mein Untergebener öfter zu spät in den Dienst gekommen ist. Nun ist aber von Kröcher nie mein Untergebener gewesen. Ende von Abschnitt 68. Aufgenommen von Ricarda Detmold.